Wie vieles im Leben ist zu reparieren, was mal schiefgegangen ist. Aber so ein Irrtum? Ja, ja. Auf Leben und Tod? Ja, ja, Herr, das ist wahr. Keiner von uns, welches Amt er auch immer haben wird, ist unfehlbar. Das war der erste von zwei wahren Hörspielfällen aus der Reihe Hoher Gerichtshof, hörten Sie, der Fall Cortot, inszeniert von Armas Sten Fühler mit Heinz Bennent, Georg Eilert, Wolfgang Golisch, Herzlieb Kohut, Friedrich W. Bauschulte, Ruth Puls, Wolfgang Engels und anderen.